Kundgabe 3472. Empfangen durch Bertha Dudde am 24. und 26. und 28.04.1945. Segen des Leides. Und wer sich in meinen Willen fügt, der wird in mir den liebevollsten und treusorgenden Vater finden. Denn ihn lasse ich nicht mehr in der Bedrängnis der Seele. Und ist die Seele nicht mehr in Not, dann wird auch der Körper nicht mehr so zu leiden brauchen, wenngleich dessen Substanzen sich noch vergeistigen können durch das Leid und dies eine schnellere Aufwärtsentwicklung bedeutet für das Geistige, das in der Außenform des Menschen noch gebunden ist. Ihr Menschen wisst nicht, wie gern ich euch den Weg verkürzen möchte, der zu mir führt und der als Ziel eure endliche Freiwerdung hat. Ihr musstet unsagbar lange Zeit wandeln auf Erden vor eurer Verkörperung als Mensch. Und diese letzte Entwicklungsperiode ist nur kurz und kann euch doch restlose Freiwerdung eintragen, so euer Wille recht gerichtet ist. Und ich will euch helfen, dass ihr auf Erden euer Ziel erreichet, dass ihr euren Blick zu mir wendet und mit mir zusammen den Weg geht bis zu eurem Lebensende. Denn dann könnet ihr nicht fehlgehen. Ihr aber wendet oft den Blick zur Seite und lasset euch verlocken von den Reizen der Welt. Euer Wille strebt noch irdische Güter an, nach denen ihr Verlangen tragt, und ihr seid in Gefahr, in das Bereich meines Gegners zu geraten. Und darum muss ich euch oft anstoßen lassen, dass ihr aufwachet und wieder des Weges achtet, dass ihr meiner nicht vergesset, und nach mir rufet in der Not, dass euer Wille wieder mir gilt. Doch solange ihr nicht abirrt vom Wege, solange ihr den Blick zu mir erhebt und meinen Willen zu erfüllen trachtet, bin ich euch fühlbar nahe und ich bewache jeden Schritt. Ich führe euch an der Hand und leite euch über alle Beschwernisse des Weges hinweg, die ihr aber überwinden müsset, weil dies eure Aufwärtsentwicklung fördert. Doch nichts darf euch dann schrecken. Nichts verzagt oder müde werden lassen, denn solange ihr mich zum Begleiter habt durch euren Willen, der mir zugewandt ist, werdet ihr nie ohne Kraft sein. Immer wieder stärke ich euch, und legt ihr den Weg auch mühevoll zurück, so zieht ihr doch für Körper und Seele den größten Vorteil daraus, denn sie vergeistigen sich mehr und mehr, und euer Ende wird ein seliges sein. Und ihr werdet dereinst zurückschauend den Segen des Leides erkennen, das ihr erdulden musstet. Denn ich will wahrlich nur für euch das Beste. Doch ich kann euch die Seligkeit des ewigen Lebens nicht geben, solange ihr unreifen Geistes seid, solange ihr noch nicht völlig geläutert und entschlackt mir gegenübertreten könnt. Denn nur meine Nähe ist Seligkeit für euch. Und diese setzt Reinheit und Lauterkeit voraus. Und dazu will ich euch verhelfen, solange ihr noch auf Erden weilt. Denn meine Liebe zu euch ist übergroß. Sie will euer Leid verkürzen, auf dass es nicht im Jenseits euch beschieden ist, wo ihr doppelt leidet, weil ihr dann kraftlos seid. Ich habe wenig Gefallen daran, wenn ihr leiden müsstet auf Erden. Und meine Liebe möchte euch auch dieses Leid ersparen. Doch dann wäre es nur euer Nachteil. Denn ihr könntet nie und nimmer zur ewigen Glückseligkeit gelangen. Ihr könntet nimmermehr in Kraft und Freiheit tätig sein, und euer Los wäre ewig das der Gefangenen, kraftlos und gefesselt in der Sünde und ewig fern von mir. Meine Liebe zu euch aber ist größer denn mein Mitleid, und weil meine Weisheit das Leid als einziges Mittel erkennt, euch zurückzugewinnen, um euch frei zu machen aus der Gebundenheit, müsstet ihr auf Erden durch eine harte Schule gehen und kurze Zeit ein Los auf euch nehmen, das euch wohl schwer und unerträglich scheint und doch nur ein Beweis meiner Liebe zu euch ist. Doch ihr selbst habt es in der Hand, euch das Leid zu verringern. Ihr selbst könnt es euch erträglich machen, wenn ihr euch bemüht, meinen Willen zu erfüllen, wenn ihr in der Liebe lebet. Denn die Liebe ist Kraft, die Liebe bin ich selbst. Und so ihr euch in der Liebe übet, seid ihr auch Kraft durchströmt. Und ihr brauchet nun nicht mehr zu fürchten, dass das Leid euch zu Boden drückt. Denn nun überwindet ihr es mit mir zusammen, und ich lasse euch wahrlich nicht ohne Hilfe, so ihr durch Liebeswirken zu meinen Kindern geworden seid. Bleibet in der Liebe, so bleibt ihr auch mir verbunden. Nehmet Anteil an der Not der Mitmenschen und stellet eure eigene Not zurück. Dann werdet ihr selbst euch das Leid verringern. Ihr werdet es nicht spüren und das Erdenleben wird stets erträglich sein. Denn dann läutert ihr euch durch die Liebe und benötigt das Leid nicht so sehr zum Ausreifen eurer Seele. So wie ihr das Leid erkennen lernet als einen Beweis meiner Liebe, so wie ihr es als ein Mittel anseht, durch das ich euren Willen zu wandeln suche, um euch selig zu machen, wird es euch auch nicht mehr so schmerzlich berühren. Ihr werdet es geduldig ertragen und euch nicht mehr aufbäumen gegen das Schicksal, das euch hart zu sein dünkt, das euch aber schon auf Erden gestalten kann zu Lichtwesen, so ihr dadurch zu mir findet. Doch wisset, dass ihr es selbst zu verringern vermögt durch die Liebe. Und so nützet die Zeit bis zum Ende. Tut alles, um euch in der Liebe zu üben, und gestaltet euer Herz, dass ich in ihm Aufenthalt nehmen kann und ihr dadurch krafterfüllt seid, alle Widerstände zu überwinden. Denn wo meine Liebe wirken kann, dort gibt es keine Schwäche, kein Verzagtsein, keine Mutlosigkeit und keine Sorgen. Wo ich wirken kann, ist Seelenfrieden, Hoffnung und Stärke und ein ständiges Gefühl der Sicherheit. Denn ich führe die Meinen an der Hand. Ich schütze sie vor der Gewalt des Bösen. Und sie spüren meinen Schutz. Sie geben sich mir vollgläubig hin und lassen mich walten. Und ich neige mich meinen Kindern väterlich zu und sorge für sie bis an ihr Lebensende, bis sie in das geistige Reich eingehen, wo sie in meiner Gegenwart unaussprechlich selig sind, bis in alle Ewigkeit. Amen.